die Geschichte der Geige reicht weit zurück. Ursprünglich entwickelte sie sich im 16. Jahrhundert in Italien. Die Geige entstand aus der Viola da Braccio und wurde von Meistern wie Andrea Amati perfektioniert. Mit ihrem charakteristischen Klang eroberte die Geige schnell die Herzen der Menschen und fand ihren Platz in den verschiedenen Musikgenres. Im Laufe der Zeit fand die Geige ihren festen Platz im Orchester. Durch ihre vielseitigen Klangeigenschaften wurde sie zu einem Schlüsselelement in der klassischen Musik. Die Geige übernimmt sowohl melodische als auch harmonische Aufgaben und verleiht dem Orchester einen unverwechselbaren Ausdruck. Ihre Präsenz in Sinfonien und Kammermusik macht die Geige zu einem unverzichtbaren Bestandteil der orchestralen Klanglandschaft. Eine der faszinierendsten Kapitel in der Geigengeschichte ist die Ära der Stradivari-Geigen. Antonio Stradivari, ein berühmter Geigenbauer des 17. und 18. Jahrhunderts, schuf Instrumente von unübertroffener Qualität. Die Stradivari-Geigen sind für ihren einzigartigen Klang und ihre Handwerkskunst bekannt. Auch heute noch erzielen sie auf Auktionen Rekordpreise und Musiker schätzen ihren warmen, ausdrucksstarken Ton.